An dieser Station unseres Audioguides zur Ruhrbesetzung 1923 tritt uns Jan Hagel entgegen. Wer das war, sage ich gleich. Wir befinden uns hier in der Widerstraße am Ossietzky-Platz. Nur etwa 100 Meter entfernt befand sich die Eisenbahnhauptwerkstätte, deren Belegschaft eine wichtige Rolle spielte. Um den Platz herum lagen einige Kneipen, in denen die Arbeiterinnen sich trafen. Kneipen waren wichtige soziale Orte für das Proletariat. Sie waren Orte der Geselligkeit, der gemeinsam verbrachten Freizeit und der Diskussion. Einschränkend muss ich sagen, dass das in erster Linie für Männer galt. Der Platz selber bot die Gelegenheit zu größeren Versammlungen. Im Mittelpunkt dieser Station stehen die Streiks vom Mai 1923. Sie erinnerten die einen an die Novemberrevolution 1918 und ihr revolutionäres Potenzial. Die anderen glaubten, einen kommunistischen Putsch zu erleben. Im Laufe des Frühlings 1923 legten die Besatzungsbehörden zunehmend mehr Betriebe still, wodurch immer mehr Arbeiterinnen erwerbslos wurden. Als am 18. April 1923 die Marktunterstützung, die den Kurs der Mark zum Dollar stabilisiert hatte, zusammenbrach, stieg der Dollarkurs innerhalb weniger Tage um 133%. Dadurch wurde die Inflation zu einer Hyperinflation und die wirtschaftliche und soziale Situation verschlechterte sich dramatisch. Als Gegenmittel sah die Regierung vor, die Durchschnittslöhne vom 1. Mai an, also nach 14 Tagen ungefähr, um knapp 40% anzuheben. Das bedeutet, die Kaufkraft der Löhne würde weiter abnehmen. Über weitere Lohnerhöhungen sollte erst am 27. Mai, also noch einmal 4 Wochen später, verhandelt werden. Die Arbeiterschaft war verbittert. Zahlreiche Arbeiterinnen kamen mit wertlos gewordenen Minibeträgen nach Hause. Der SPD-Politiker Rudolf Wissel machte sich Sorgen, denn, so meinte er, es fehle nur eine zündende Parole und der seit November 1918 schlummernde revolutionäre Geist würde erneut und explosionsartig auferstehen. Die Erwerbslosenbewegung nahm einen dynamischen Aufschwung und stellte immer drängender und nachdrücklicher ihre Forderungen. In Witten veranstalteten die Kommunisten am 16. Mai 1923 eine Kundgebung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Sie protestierten gegen einen Schiedsspruch vom Vortrag, der nicht eine 39, sondern eine nur 20-prozentige Lohnerhöhung für Bergarbeiter vorsah. Auf der Dortmunder Zeche Kaiserstuhl riefen Bergarbeiter am selben Abend deswegen einen Streik aus. Sie forderten statt der zugebilligten 20 eine sofortige Lohnerhöhung um 50% für die Zeit vom 1. bis zum 15. Mai und anschließend fortlaufende Lohnerhöhungen entsprechend der Inflation. Dieser Streik weitete sich auf das gesamte Ruhrgebiet aus. Angeblich sollten Betriebe, deren Belegschaften nicht streiken wollten, notfalls gewaltsam stillgelegt werden. Obwohl das möglicherweise in einzelnen Betrieben der Fall gewesen sein mag, erklärt es nicht, warum sich die Streiks und Unruhen wie ein Lauffeuer im besetzten Ruhrgebiet ausbreiteten. Mehrere hunderttausend Arbeiterinnen gegen ihren Willen zum Streik zu zwingen, wäre auch mit schierem Terror nicht möglich gewesen. In Witten begannen die Streiks am 24. Mai. Einer der Streikenden war der Anarchosyndikalist August Hund aus Witten-Annen. Er gehörte der hiesigen Streikleitung an und er beschrieb den Beginn des Streiks als einen Aufstand der Dortmunder Arbeiter, der spontan aus der Masse heraus entstand. Er schrieb weiter, ob Frau oder Mann, ob jung oder alt, alle hätten die Forderungen aufgegriffen, ohne Unterschied der Organisation und der Branche. Selbst wenn diese begeisterte Schilderung etwas übertrieben gewesen sein sollte, verdeutlicht sie zweierlei. Erstens waren nicht nur Männer, sondern auch Frauen im Streik. Und zweitens besaß die anarcho-syndikalistische Strömung in Witten innerhalb des Proletariats eine relevante Bedeutung. Die Gewerkschaften wurden von den Streiks förmlich überrollt. In ihren Augen handelte es sich um Irrsinnstaten der verrückten Massen und um einen kommunistischen Putsch. Das Wittener Bürgertum war sehr besorgt. Hier fand am 23. Mai eine von der KPD initiierte Massendemonstration zur Unterstützung der Streikenden in Dortmund statt. Am Nachmittag des folgenden Tages, also am 24. Mai, fand eine wiederum von Kommunisten und Syndikalisten gemeinsam einberufene Versammlung auf dem Marktplatz statt. Es nahmen vermutlich mehr als 1000 Menschen, darunter viele Frauen, teil. Die Redner wetterten gegen die Gewerkschaftsbürokratie, sagten dem Kapital den Kampf an, zogen über die hohen Lebensmittelpreise her und verkündeten, dass ab sofort auch in Witten gestreikt werde. Die Gewerkschaften versuchten ihrerseits, die Arbeiterschaft vom Streik abzuhalten und forderten sie auf, nicht den Unruhestiftern und russischen Sendlingen zu folgen. Unruhe galt als undeutsch, weil es die nationalistische Front gefährdete. Volksgenossen, wie es hieß, die streikten, unterstellten die Gewerkschaften, eigennützige Zwecke zu verfolgen. Diese Position prägte der Wittener Albert Martmöller entscheidend mit. Er war 1923 Vertreter des konservativen Bergarbeiterverbandes und plädierte dafür, den Burgfrieden und die nationalistische Front des passiven Widerstands trotz aller sozialen und materiellen Kosten beizubehalten. Der Streik wurde im Übrigen natürlich weder von russischen Agenten vom Zaun gebrochen, noch unterstützten ihn die Franzosen. In den Streiks Ende Mai 1923 erwachte, auch in Witten, erneut Jan Hagel. Mit diesem heute vergessenen Begriff bezeichnete das Bürgertum den sogenannten Pöbel, das Lumpenproletariat, wie Karl Marx es nannte. Die Menschen, die als Jan Hagel bezeichnet wurden, waren jung, meistens männlich, aber auch viele Frauen mischten mit. Oft waren die jungen Männer und Frauen ungelernte Arbeiterinnen. Jan Hagel stand der Nation und der bürgerlichen Ordnung antagonistisch gegenüber, also feindlich. Er handelte nicht strategisch auf ein Ziel hin, sondern war ihm hier und jetzt verhaftet. Die als Jan Hagel diffamierten Arbeiterinnen wollten alles, und zwar sofort, um halbwegs überleben zu können. Jan Hagels bevorzugte Handlungsweisen waren der Aufruhr und das kollektive Plündern. Der tonangebende Wittener Polizist, Polizeikommissar Karl Höfgen, bezeichnete die jungen proletarischen Männer und Frauen als Horde, Mob und Pöbel. Die Wittener Volkszeitung aus dem Spektrum des politischen Katholizismus bezeichnete sie als junge, radaulustige Elemente und sprach ihnen damit geradezu das Menschsein ab. Die bürgerliche Dortmunder Zeitung bezeichnete sie als Großstadtgesindel, das von der ordentlichen, organisierten Arbeiterschaft klar abgegrenzt war. Nach Meinung dieser bürgerlichen Stimme bestand zwischen den Kräften der Ordnung und Jan Hagel ein unaufhebbarer Gegensatz. Jan Hagel war nicht nur jung, sondern auch mobil. Solidarisch unterstützte er Streiks und andere Arbeitskämpfe in den benachbarten Orten. Für die ordentlichen Gewerkschaften und die organisierte Arbeiterschaft war Jan Hagel ein Problem. Er war unbestreitbar Teil der Arbeiterschaft, aber er gehorchte den Gewerkschaften nicht. In Witten war Jan Hagel seit der Novemberrevolution 1918 mehrfach in Erscheinung getreten. Jedes Mal nahm er das Heft des Handelns in die Hand. 1923 war er treibende Kraft innerhalb des Streiks, bei den unterschiedlichen Formen der Selbsthilfe während des Sommers und vor allem bei den Hungerunruhen im Oktober 1923. Die jungen Menschen, die Jan Hagel konstituierten, nutzten je nach Situation und Bedarf alle Handlungsmöglichkeiten. Dort, wo Disziplin gehalten und starken Regeln gefolgt werden musste, wie in der KPD, waren sie sicher nicht zu finden. Wo sich ein Aufruhr entwickelte, mit Sicherheit. Jan Hagel war unorganisiert und wurde von keiner Organisation repräsentiert. Aber eine gewisse Nähe zur anarcho-syndikalistischen Bewegung dürfte seit Anfang der 20er Jahre bestanden haben. Unmittelbar nach Ende der Versammlung auf dem Markt am 24. Mai zogen mehr als 1000 Menschen, vielleicht auch mehr, in das Martinstahlwerk 2 des Gusstahlwerks Witten, also des heutigen Edelstahlwerks, und verlangten erfolgreich, dass die Arbeit sofort und ohne Rücksicht auf das Stadium, in dem sich die in den Öfen liegenden Chargen befanden, niedergelegt werde. Das war sozusagen der erste Betrieb, in dem in Witten in dieser Zeit gestreikt wurde. Der Morgen des 25. Mai begann um 9 Uhr mit einer großen Versammlung auf dem Marktplatz. Sie stimmte für den Generalstreik. Selbst Franzen musste eingestehen, dass die Belegschaften nicht zum Streik genötigt werden mussten. Er schrieb: Trupps zogen nun zu den Betrieben und verlangten die Stilllegung der Arbeit. Sie hatten in vielen Fällen Erfolg. Vertreter der Erwerbslosen, Brönnecke und Gar hießen sie, ließen Franzen wissen, dass sie die Lebensmittelkontrolle jetzt selber in die Hand nehmen. Um 11 Uhr begann eine zweite, wesentlich stärker besuchte Versammlung auf dem Marktplatz. Angeblich nahmen 10.000 Menschen teil. Weitere Betriebe gingen in den Streik, sodass am Nachmittag kaum noch ein Betrieb in Witten arbeitete. Um 17 Uhr fand die dritte Versammlung des Tages mit aufreizenden Wüstenreden, wie es hieß, auf dem Marktplatz statt. Wieder nahmen Tausende teil. Die Redner legten der Menge die Ziele des Streiks dar. Die folgende Nacht verlief ruhig. Der neue Tag würde den Höhepunkt des Streiks bringen. Manche fühlten sich an die Märzrevolution 1920 erinnert. Gerade die Arbeiterinnen, die Jan Hagel konstituierten und die einen Großteil der Streikenden ausmachten, hatten eine positive Einstellung zum Streik. Es war ein wilder Streik, das heißt ein Streik gegen die Gewerkschaften, gegen den Willen der Gewerkschaften. Das heißt, es gab keine Streikgelder, was ein hohes Maß an Opferbereitschaft seitens der Streikenden erforderte. Der neue Tag begann beeindruckend. Um 7 Uhr zog laut singend eine proletarische Hundertschaft die Bahnhofstraße herauf. Sie nahm auf dem Gemüsemarkt militärisch stramm Aufstellung, zog dann aber nach kurzer Zeit revolutionäre Lieder singend die Johannisstraße hinauf. Franzen, der politische Kopf der Rechten in Witten, war so beeindruckt, dass er von den Gewerkschaften verlangte, sie mögen eine Schutztruppe als Ersatz für die ausgewiesene Polizei stellen. Die Gewerkschaften lehnten sein Ansinnen ab. Sie befürchteten, auch den letzten Rest von Glaubwürdigkeit bei ihrer Mitgliedschaft zu verlieren, wenn sie sich darauf einließen. Daraufhin wollte Franzen das Militär nach Witten holen. Das Oberpräsidium in Münster lehnte das ab, gestattete der Stadt Witten aber, sofort 120 Mann als Hilfspolizei einzustellen. Der Wittener Polizeikommissar Höfgen, dem man grundsätzlich keine deeskalierende Einsatzführung vorwerfen konnte, kümmerte sich darum. Er warb vorwiegend Arbeiter des Eisenbahner Selbstschutzes an. Diese Hilfspolizei war anfangs unbewaffnet, erhielt aber nach einigen Wochen Pistolen mit rund 35 Schuss pro Mann. Am Morgen dieses 26. Mai, das war ein Samstag, setzte der proletarische Kontrollausschuss, den die Erwerbslosen in Witten gebildet hatten und der der KPD nahestand, in den Wittener Geschäften niedrigere Preise für Lebensmittel fest. Die Leute nutzten die Chance und versorgten sich mit allem, was sie brauchten. Kommissar Höfgen und seine Leute schritten jedoch nach einiger Zeit dagegen ein. Im Laufe des Samstags zog eine größere Menge von Arbeiterinnen, solidarisch verstärkt unter anderem aus Annen und Stockholm, zu den Mannesmann-Röhrenwerken an der Aderstraße und versuchte, die Arbeiter zum Ausstand zu bewegen. Der sozialdemokratisch dominierte Betriebsrat widersprach, woraufhin die Streikunterstützer begannen, die Arbeiter aus dem Betrieb zu drängen. Den Betriebsrat sperrten sie in ein Büro ein, was sich als Fehler herausstellte. Im Büro befand sich nämlich ein Telefon, mit dessen Hilfe der Betriebsrat den Eisenbahner Selbstschutz anforderte. Und diesem gelang es, unter Führung von Höfgen, die betriebsfremden Arbeiterinnen zu vertreiben, sodass der Streik vorerst nicht zustande kam. Bei der benachbarten Wittener Hütte in der Pferdebachstraße gingen Höfgen und seine Leute mit Gewalt gegen die Menge vor, als sie auch dort einen Streik durchsetzen wollte. Nachmittags strömten Tausende zum Eisenbahnausbesserungswerk in der Kessel- und Kronenstraße und forderten dessen Stilllegung. Vermittlungsversuche des reformistischen Betriebsrats hatten keinen Erfolg. Die ersten Steine in Richtung Werkstor flogen aus der Menge. In einem Bericht heißt es, die Streikenden, die sich immer ungebärdiger benahmen und deren Haltung immer bedrohlicher wurde, machten schließlich Anstalten, den Eingang zu den Werken, der von den Kriminalbeamten im Verein mit dem Eisenbahner Selbstschutz bewacht wurde, zu stürmen. Als einer der Angreifenden mit einem Revolver auf die Verteidiger schießen wollte, sahen sich die Beamten auch ihrerseits gezwungen, von der Waffe Gebrauch zu machen. Hierbei sind mehrere Angreifer leicht verletzt worden. Die Streikenden ließen nunmehr von ihrem Vorhaben ab und räumten schleunigst das Feld. Dieser tendenziöse Bericht aus der Feder eines städtischen Beamten erinnert an die sogenannten Wittener Unruhen vom März 1919, als Polizisten mehr als ein Dutzend unbewaffnete Demonstrantinnen erschossen und hinterher behaupteten, die Demonstrierenden hätten mit der Schießerei begonnen. Der Eisenbahner Selbstschutz und die Wittener Polizei fackelten nie lange, bevor sie zur Gewalt griffen. Tatsächlich waren bei der Auseinandersetzung in der Kessel- und Kronenstraße auf Seiten der Arbeiter ein Toter und viele schwer Verwundete zu beklagen. Der bereits erwähnte August Hund berichtete über den Verlauf des Streiks nicht nur, aber auch auf Witten bezogen, zusammenfassend: In den Straßen bewegten sich große Demonstrationen, die von Betrieb zu Betrieb zogen und die dort noch Arbeitenden aufforderten, die Arbeit ruhen zu lassen. Den Unternehmern wurde der Boden unter den Füßen heiß. Faschisten hätten Streikende mit Gummiknüppeln und Waffen angegriffen, schrieb Hund. Es habe Tote und Verwundete gegeben. In manchen Betrieben hätten die Betriebsräte die Arbeiter im Betrieb aufgerufen, sich zu bewaffnen. Dafür hätten sie Geld erhalten. Und zwar im Wittener Eisenbahnausbesserungswerk zum Beispiel 300.000 Mark, sowie Schnaps, Zigaretten und Zigarren. Als Waffen hätten sie Gummischläuche genutzt, die die Arbeiter mit Bleistücken und Holzschrauben füllten. Der Bericht von Hund konterkariert die Darstellungen von Unternehmerseite und seitens der bürgerlichen Erzählungen, die in Witten ungeprüft Eingang in historische Darstellungen fanden. Fakt war, dass letztlich auch in den Mannesmann-Röhrenwerken, bei der Wittener Hütte und im Ausbesserungswerk gestreikt wurde. Für den Nachmittag, also wir sind immer noch am Samstag, dem 26. Mai, für den Nachmittag lud Franzen die Wittener Kaufleute zu einer Sitzung ein. Es sollte beraten werden, ob und wie die Lebensmittelpreise gesenkt werden könnten, ohne den Nachschub zu gefährden. Das lief auf eine Absprache hinaus, bei der die Kaufleute auf einen Teil ihres Profits verzichteten, um die aufgebrachte und hungernde Arbeiterschaft zu beruhigen. An der Sitzung nahmen außer der Kaufmannschaft auch Vertreter des Kontrollausschusses teil. Sie lieferten sich eine scharfe und gründliche Auseinandersetzung, hieß es, mit den Kaufleuten. Die lehnten eine Preissenkung ab und meinten, lieber sollte eine städtische Volksküche eingerichtet werden und der würden sie auch Lebensmittel unter Preis zur Verfügung stellen. Die Mitglieder des Kontrollausschusses hatten eine Halbierung der Lebensmittelpreise gefordert, weil sie anders die Massen nicht bändigen könnten, wie sie meinten, und Plünderungen zu befürchten wären. Vermutlich argumentierte der Kontrollausschuss taktisch, indem er seine Machtlosigkeit gegenüber den Massen erwähnte, aber er hatte auch faktisch keine Kontrollmacht über die Massen. Am späten Nachmittag fand wieder eine große Versammlung auf dem Marktplatz statt. Es wurden angeblich die schlimmsten Brandreden gehalten. Man darf annehmen, dass das unbefriedigende Ergebnis der Beratung über eine Preissenkung thematisiert wurde. Der spätere Wittener Oberbürgermeister Albrecht Martmöller von der SPD konstatierte am Abend des 26. Mai in einer Vorstandssitzung des Bergarbeiterverbandes, es sei vor allem die starre Haltung der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen gewesen, die im Zusammenspiel mit der Inflation dazu geführt hätte, dass die Generalstreikpropaganda plötzlich auf breiteste Resonanz stoße. Sobald es eine vernünftige Lohnpolitik gäbe, werde die Bewegung im Sande verlaufen. Die Inflationsrate betrug zu dieser Zeit zwischen 50% und 60% pro Monat. Der Brotpreis verdreifachte sich innerhalb von wenigen Tagen. Martmöller sollte mit seiner Prognose recht behalten. Am 28. Mai bequemten sich die Unternehmen zu der von Martmöller und anderen erhofften Lohnverhandlungen. Noch am selben Tag wurde für den Bergbau im Ruhrgebiet vereinbart, dass es zwar nicht den geforderten Inflationsausgleich, aber immerhin eine Erhöhung um 50% gäbe. Die Metallindustrie vereinbarte, die seit März unveränderten Tarife ab 1. Juni zu verdoppeln. In den anderen Branchen wurden Vorschüsse auf die zu erwartenden Lohnerhöhungen gezahlt. Diese Beschlüsse beeinflussten vorerst die Streiklage in Witten nicht. Noch wurde in fast allen Betrieben gestreikt. Franzen hatte inzwischen seine Sprache geändert. Er sprach nicht mehr von Streikenden, sondern von Aufständischen. Auch am 29. Mai wurde in Witten immer noch in fast allen Betrieben gestreikt. Die KPD, die zentrale Streikleitung und die Union der Hand- und Kopfarbeiter, das war eine der kommunistischen Partei nahestehende Gewerkschaft, die nicht tariffähig war. Diese drei veröffentlichten im Laufe dieses Tages einen Aufruf, am Tag darauf wieder in die Betriebe zu gehen und die Arbeit aufzunehmen. In den Augen von Franzen und man darf annehmen, des Wittener Bürgertums insgesamt, handelte es sich um einen von Kommunisten inszenierten Aufstand, der nun endete. Ihm war bewusst, dass die Frage des Lohns ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Dinge wäre. Er äußerte eine milde Kritik an Arbeitgebern und Gewerkschaften, weil die es immer auf Messerschneide ankommen ließen und die aufrührerischen Elemente dadurch anspornten. Am Morgen des 30. Mai befanden sich dann tatsächlich nur noch wenige Arbeiterinnen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Franzen wertete das als Anzeichen dafür, dass der Streik gebrochen sei. Ein Aushang am Marktplatz informierte darüber, dass um 16 Uhr in der Gaststätte Weißenfeld am Osjetzki-Platz, das ist die Breite Straße 62, das ist heute das Eckhaus Widerstraße Breite Straße, ein rot gestrichenes Haus, dass dort eine Versammlung von Kommunisten, Syndikalisten und Unionisten stattfinde. Diese Versammlung dauerte nicht lange, weil man lediglich den Beschluss der Union der Hand- und Kopfarbeiter und der Zentralstreikleitung vom Vortage bekannt machte, dass der Massenstreik zu Ende sei und die Arbeit wieder aufgenommen werden solle. Die KPD blies letztlich den Streik ab, weil er nicht über das Ruhrgebiet hinaus befolgt wurde, zumal die Arbeiter, weil sie kein Geld hatten und kein Streikgeld erhielten, sowieso in die Betriebe hätten zurückgehen müssen. Das wäre für die KPD einfach zu peinlich gewesen. Die viel zu geringen Lohnerhöhungen boten nun einen prima Anlass dazu, den Streik zu beenden, ohne das Gesicht zu verlieren. Letztlich setzte lediglich ein einziger Betrieb in Witten den Streik fort. Leider weiß ich nicht, welcher Betrieb das war. Die bürgerliche Presse war zufrieden, denn die organisierte Arbeiterschaft hat gegen das Großstadtgesindel, also gegen Jan Hagel, und gegen ortsfremde Hetzer, das waren die solidarischen Arbeiter aus Ann und Stockholm, hat also gegen die ortsfremden Hetzer unzweideutig Stellung genommen. Die Aufruhrbewegung habe die Front des passiven Widerstandes nicht erschüttern können. Das war Wunschdenken. Die traditionellen Gewerkschaften versuchten, obwohl sie den Streik abgelehnt hatten, die Lohnerhöhungen als ihren Erfolg zu reklamieren. Anders als gewissenlose Elemente, behaupteten sie, hätten sie sich lieber um Lohnverhandlungen gekümmert, als zu streiken. Für die Aktivisten und Aktivistinnen hatte der Streik persönliche Konsequenzen, denn die Werke entließen die angeblichen Rädelsführer. Offenbar waren Streikbereitschaft und Enttäuschung über den Abbruch in Witten sehr hoch. Denn die zentrale Streikleitung, die in Essen saß, sah sich gezwungen, in einem Brief an die Genossen in Witten ihren Beschluss zu rechtfertigen. Sie schrieb: "So sehr wir verstehen, dass euer revolutionäres Gefühl nicht mit allem einverstanden ist, so müsst ihr doch euren Verstand sprechen lassen." Sprich, Jan Hagel sollte gefälligst die Autorität von KPD und Union anerkennen. Wie die enttäuschten Wittener Arbeiterinnen diesen Brief bewerteten, ist mir nicht bekannt.